Schon los? Jetzt geht's los. Hallo YouTube, ihr seid auch mit dabei, nachdem ich mich hier schon mit Facebook-Freunden, muss man sagen, und auch mit Periscope-Zuschauern beschäftigt habe, ist jetzt auch YouTube dabei, sozusagen die Hauptbespielquelle oder wie nennt man das? Der Hauptempfänger, so ist es vielleicht richtig. Ich habe mich ja wieder bereit erklärt, diese Sendung zu übernehmen und ein bisschen über die News zu sprechen, die in den letzten Tagen in der UFC aufgelaufen sind. Es ist ja zunächst ganz ruhig gewesen, war natürlich dem geschuldet, dass kein Event am Wochenende stattfand. Ganz ehrlich war das für mich eigentlich ein bisschen erfrischend, mal so kein UFC-Event zu haben. Ich muss dazu sagen, ich bin es nicht über, also die UFC-Events sind mir nicht zu viel oder sonst irgendwas. Mir ist die Qualität der Events manchmal einfach nicht gut genug, möchte ich sagen. Ja, also da fehlt es mir manchmal einfach an der Qualität des Events. Deswegen denke ich mir, bevor ich mir wieder so einen Rotz wie jetzt Manila anschauen hätte müssen, dann nehme ich doch lieber ein freies Wochenende. Und ich glaube auch, dass es für die UFC zeitlich geschickt fällt. Ja, also kurz vor UFC 205 nochmal so eine größere Pause, dass die Fans wirklich ausgehungert sind. Dann hat man aber nochmal ein Event, wo man eben UFC 205 so ein bisschen in den Fokus rücken kann, wobei das brauchst du eigentlich fast nicht bei dieser Card, und dann eben eine Woche später, nachdem jetzt das nächste Event stattfindet, haben wir dann UFC 205 und wie gesagt, zeitlich könnte es fast nicht besser fallen, ist mein Eindruck für die UFC und ich genieße es so ein bisschen, dass ich die nächsten Wochenenden mich nicht früh gleich sonntags aus dem Bett quälen muss und mich mit irgendwelchen Run-Fighting-Geschichten rumärgern muss. Das ist ja immer das Hauptproblem für uns MMA-Fans. Übrigens, diese Woche Montag feierte Run-Fighting seinen ersten Geburtstag. Natürlich haben sie ab dem, was war das, 17., 16., ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ich glaube, es war der 17.10., nicht gleich die UFC übertragen, aber da ging der Sender an den Start. Und ja, was soll man da als Resümee ziehen? Ich glaube, wenn man es in Schulnoten benoten müsste, würde Run Fighting mit einer ungenügend noch gut davonkommen. Ja, eigentlich ist es nicht mal eine 6. Also von daher, viel zu feiern gab es da hoffentlich nicht bei Run Fighting, obwohl sie werden sich die Nase dumm und dämlich verdient haben, vergeudet haben oder wie auch immer dieses Sprichwort heißt, ihr wisst, was ich meine. Ich persönlich habe es, wie gesagt, nicht groß gefeiert, dass Run Fighting ein Jahr alt wurde. Hoffen wir, dass Run Fighting es irgendwann mal hinbekommt, wirklich die Streaming-Plattform zu sein, die wir uns wünschen würden als MMA-UFC-Fans. Aber auch darauf werde ich vielleicht noch zu sprechen kommen, und zwar nachher, wenn ich über die ganzen Entlassungen erzählen möchte, die sich in dieser Woche in Las Vegas und auch in anderen Teilen der Welt ereignet haben. Natürlich sind die dem Verkauf geschuldet an WMEA, genau, ich gucke gerade auf Facebook, weil da ist der Chat aktiver als auf YouTube, wobei, da läuft es jetzt langsam auch los. Hoffentlich letzter Geburtstag, schreibt der Ronny und der hat, also der Rooney, ich weiß es ja immer nicht, ob es Ronny oder Rooney ist. Für alle, die zum ersten Mal zuschauen, @RickyMMA, da findet ihr mich auf Twitter, da könnt ihr mir am besten folgen, denn da spreche ich eigentlich natürlich das Ganze in Schriftform über alles, was so am Tag in der UFC anfällt, News, Fight Announcements, die ich für beachtenswert halte. Und ja, wenn ihr da eine Frage habt oder Dinge anders seht als ich, können wir da so ein bisschen miteinander interagieren. Macht eigentlich immer ganz viel Spaß. Gibt immer ein paar Leute, die mir da irgendwelche Nachrichten schicken und ich schreibe dann auch gerne zurück. Also das ist so die Hauptanlaufstelle für mich, Twitter. Die zweite Möglichkeit ist natürlich Facebook. Da findet ihr mich auch unter facebook.com/RickyMMA. Stimmt das auch? Das stimmt, genau. Und da poste ich im Endeffekt genau das Gleiche, was ich auch auf Twitter poste. Das wird dann halt einfach, weiß nicht, 3 Minuten später durchgepusht. Also letzten Endes würde ich mich freuen, wenn ihr mir da folgen würdet und das vielleicht euren MMA-UFC-Fans mitteilt, dass es hier mich gibt, der sich einfach nicht anders zu beschäftigen weiß, als ständig über die UFC und MMA zu sprechen und am besten dann auch noch zu schreiben. Also solltet ihr da Freunde haben, die sich auch für diese Sportart begeistern können, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt. Natürlich kann man das Ganze, was ich hier auf Periscope, Facebook und auf YouTube mache, später auch als Podcast nachhören. Da habe ich den Podcast jetzt umbenannt von MMA Radio in Ricky MMA. Das bedeutet, ja, es ist wirklich so, ich habe MMA Radio, ich beende ja nichts mehr oder so, aber ich habe es zumindest erstmal in die Pause geschickt, weil ich den Hauptfokus jetzt wirklich auf diese Ricky MMA Geschichte lenken möchte. Dazu kommt natürlich auch noch dann dieser ganz normale Ricky-Podcast, der am Sonntag dann auch mit einer neuen Folge wieder aufwarten sollte. Ja, das sind jetzt einfach erstmal die Dinge, auf die ich mich fokussieren möchte. Und MMA Radio ist definitiv nicht irgendwie vom Tisch gefegt, sondern ich brauche da den richtigen Partner, mit dem ich regelmäßig zu einer bestimmten Zeit senden kann. Und da ich zeitlich so eingeschränkt bin, ist das aktuell nicht machbar mit den Optionen, die ich so ja, per se mal ins Auge gefasst habe. Also ich hoffe, dass nicht allzu viele enttäuscht sein werden, weil MMA Radio jetzt erstmal wieder ins Hintertreffen gerät. Ja, aber es ist wirklich dem geschuldet, dass es zeitlich schwierig ist, sich mit nur einer Person kurz zu schließen. Das ist wirklich das Problem, was ich aktuell habe. Und ich finde aber, dass Ricky MMA, sprich diese News-Geschichte hier und die Live-Chats und natürlich die Countdown-Shows, eine adäquate Möglichkeit bietet, mich über die UFC ja, mit euch zu unterhalten. Auch wenn ihr mir natürlich jetzt in erster Linie nur schreiben könnt, aber wie gesagt, das macht mir eigentlich viel Spaß. So, ich muss noch mal einen Schluck trinken hier. Mein Motoröl sozusagen. So, also, großes Thema natürlich diese Woche. George St. Pierre's Auftritt bei Ariel Helwani. Und jetzt muss ich aufpassen, wie ich das am besten alles zusammenpacke, was ich eigentlich erzählen möchte. Weil ich fange mal da an, was mich am meisten gestört hat. Am meisten hat mich wirklich gestört, wie Ariel Helwani dieses Interview geführt hat. Er selber sieht sich ja schon so ein bisschen als der Elite-Journalist in Sachen MMA. Ich glaube, er würde das über sich selber natürlich nicht öffentlich sagen, aber ich merke das ja. Wenn er bei den Q&As ist oder bei irgendwelchen Presse-Events, kommt auf einmal ins Bild und 25 besoffene Iren bejubeln ihn. Das gefällt ihm. Das ist ein absolutes Ding, wenn er da steht und alle klatschen und da freut er sich so. So. Also unser großer MMA-Journalist hat die Möglichkeit, George St. Pierre zu interviewen. So, jetzt gibt es seit einigen Tagen oder vielleicht sogar schon seit Wochen immer wieder diese, ich sag mal, Gerüchte, die eigentlich keine Gerüchte mehr sind, sondern eigentlich schon Fakten, dass George St. Pierre definitiv in der UFC kämpfen möchte. Dana White geht immer von Fernsehstation zu Fernsehstation und sagt, nee, also GSP möchte nicht kämpfen. Ich kenne Leute, die wollen kämpfen. GSP gehört nicht dazu. Von Leuten, die sich dann noch so ein bisschen ja mit dem schriftlichen Krams so auskennen, hört man, ja gut, es scheitert wohl daran, dass GSP diesen Under Armour Deal hat und er, wenn er jetzt Reebok tragen müsste, so viel Geld verlieren würde, dass er sich so ein bisschen unterbezahlt fühlt und jetzt von der UFC erwartet, den Verlust aufzufangen. Ja, das ist so das Hauptthema, das wir die letzten Wochen immer wieder ja vor die Nase geknallt bekommen haben. Natürlich von mir, jetzt so auf der deutschen Seite habe ich da immer wieder drüber geschrieben und natürlich dann auch von vielen amerikanischen Journalisten. Und in diesem ganzen Interview mit GSP wird nicht einmal dieses Thema angerissen. Ja, also dieser große MMA-Journalist stellt nicht einmal die Frage, George, was geht eigentlich ab mit Under Armour und Reebok? Kann es sein, dass du aus den und den Gründen nicht kämpfen möchtest, kannst, was auch immer, ist die UFC nicht bereit, deine Verluste aufzufangen? Ich meine, als Journalist stelle ich doch die Frage. Ja, das ist doch, wenn ich mich wirklich als der Elite-Journalist sehe, der jetzt die Möglichkeit hat, große News in die Welt hinaus zu posaunen und wirklich diese Aufmerksamkeit genießt, dass George St. Pierre exklusiv bei ihm sagt, was Sache ist, was in nächster Zeit ansteht, dann nutze ich doch diese Möglichkeit und bespreche genau das Thema, das offensichtlich das Hauptproblem ist, warum GSP bislang nicht ja, angekündigt wird für irgendeine Card in der UFC. Und das ist so peinlich von diesem Typen. Ich kann diesen Vogel auch auf den Tod nicht aus. Das merkt man vielleicht manchmal gar nicht. Aber ich sag's jetzt einfach mal so. Ich dachte mir halt so, man muss sich einfach mal vorstellen, irgendein anderer Journalist würde so, jetzt kommt die Frau nach Hause, irgendein anderer Journalist würde so Interviews führen wie Ariel Helwani. Ja? Also Beispiel, gestern habt ihr vielleicht Champions League geguckt, Bayern München gegen Eindhoven. Man stellt sich so vor, da ist ein Reporter an der Seite und ich weiß nicht, Arjen Robben kommt auf den zu und der Reporter fragt so, Mensch Arjen, wie war's denn? Gutes Spiel und so. Und dann erzählt Arjen Robben, was das für ein tolles Spiel für ihn war, weil er wurde bei Eindhoven ausgebildet. Und dann würde der Journalist immer sagen, wow, wow, absolutely amazing, wow, oh, kann man, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wahnsinn. Also wie bescheuert kann man als Journalist sein, sich so zu präsentieren in der Öffentlichkeit, das tut mir wirklich leid, ich kann das nicht nachvollziehen. Und dann, wie gesagt, schafft er es noch nicht mal, die essentiellen Fragen zu stellen. Das, auf was ich mich am meisten gefreut habe bei diesem Auftritt von GSP, war eigentlich zu erfahren, wie GSP es sieht. Ja? Was ist jetzt sein Problem? Möchte er einfach nur die Kohle, die ihm durch die Lappen geht, wenn er im Reebok-Gear für die UFC kämpft? Oder ist sein Anliegen, wirklich mit Under Armour-Gear zum Octagon zu kommen, in Under Armour Gear zu kämpfen? Also was geht's GSP? Wie sieht denn das Ganze mit den Gewerkschaften, die da aktuell thematisiert werden? Wie ist überhaupt sein Stand zur, ich sag mal, neuen UFC? Das sind alles Fragen, das sind doch die Fragen, die mich persönlich als Journalist, also nicht nur als Journalist, sondern als Fan interessieren müssen und dementsprechend auch als Journalist muss ich diese Fragen stellen. Hat er nicht getan. Ganz im Gegenteil, er hat sich von GSP verarschen lassen. Das ist meine Meinung. GSP ist smart as fuck. Da kann mir jeder sagen, was er will. GSP weiß genau, was er tut. GSP ist nicht so dumm und setzt sich da hin oder ja, ruft bei Ariel Helwani an und sagt, hey, ich bin Free Agent, ich muss nicht mehr für die UFC kämpfen, denn ich habe denen ein Ultimatum gestellt, wenn ihr mir innerhalb von 6 Monaten keinen Kampf anbietet, dann ist der Vertrag einfach, gilt als aufgelöst. Ja? So bescheuert ist definitiv kein GSP. Das kann mir keiner erzählen. Also muss Helwani so bekloppt sein. Erstens, man muss sich Helwani im Vorfeld darauf eingelassen haben, dass er manche Sachen nicht fragt. Denn auch Helwani ist nicht so blöd, dass er nicht wüsste, dass diese Reebok Under Armour-Geschichte ein wichtiger Part bei der ganzen GSP-UFC-Geschichte ist. Aber er stellt diese Frage nicht und ich unterstelle ihm, weil er sich ja im Endeffekt ja auch schon geoutet hat, nicht ganz so frei zu agieren. Ich erinnere nur daran, dass er von Sufa bezahlt wurde als MMA-Journalist, als UFC-Journalist. Und dann fragt er praktisch diese entscheidenden Fragen nicht und letzten Endes lässt er sich dann für uns Zuschauer dann auch noch diesen Bären aufbinden, dass GSP jetzt ein Free Agent ist und sitzt dann da und ja, wow, könnt ihr euch das vorstellen, GSP ein Free Agent, das ist die Chance für Scott Coker und was weiß ich, Bullshit, alles Bullshit, in keiner Welt, ja, gibt es die Möglichkeit, einen Vertrag aufzukündigen, indem ich sage, übrigens, wenn ich in 6 Monaten nicht irgendwas bekomme, was ich gern will, ist der Vertrag annulliert. Jetzt kommt nächster Punkt, nachdem GSP das gesagt hat, hätte ich als Journalist, ja, wenn ich wirklich ein Journalist wäre und würde mich für diese Materie interessieren, einen Anwalt, vielleicht sogar für Sportrecht oder so hinzugezogen, hätte ihm den Fall erklärt. Vielleicht gibt es sogar eine Möglichkeit, alte UFC-Verträge einzusehen. Ja, ich meine, GSPs Vertrag ist von 2011 oder so. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, irgendwelche Kämpfer mit einzubeziehen, die dann ihre alten Verträge zur Verfügung stellen, sodass man erstmal gucken kann, ist das überhaupt möglich, dass ein Kämpfer erstens mal dazu gezwungen werden kann, Reebok-Gear zu tragen. Zweitens mal, in dieser ganzen Reebok-Geschichte ist vielleicht auch noch wichtig, was wurde eigentlich im Vertrag vereinbart? Ist der Vertrag zwischen GSP und der UFC geschlossen worden, weil es darum geht, also geht es da rein ums Kämpfen oder wurden da auch Business-Sachen vereinbart? Das ist ja auch noch ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, wenn ich jetzt nur einen Vertrag darüber habe, dass GSP im Octagon steht und so viel pro Kampf und so viel pro Sieg und dann vielleicht noch eine Prämie, wenn eine gewisse Höhe an Pay-Per-Views erreicht wurde, einstreicht, wenn das dann nur drinnen steht, ja, dann kann GSP jetzt nicht kommen und sagen, ja, das ist ja alles kacke hier mit diesem Reebok-Deal, ich habe ja eigentlich diesen Under Armour-Deal und ihr wisst, was ich meine. Das sind ja alles so Dinge, die man vielleicht als legiter Journalist mit einem Anwalt einfach mal besprechen kann. Also das würde ich jedenfalls so tun, wenn ich jetzt wirklich die Zeit hätte, jeden Tag mehrere Stunden mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Stattdessen schreiben alle nur ja, das ist ja jetzt hier der große Durchbruch vielleicht für Bellator, wenn sie jetzt GSP verpflichten könnten und so. Das ist ja alles Quatsch. Selbst wenn GSP zu Bellator geht, würde das erstmal großartig nichts an der aktuellen Tatsache verändern, dass die UFC meilenweit Bellator enteilt ist. So, jetzt habe ich mich so ein bisschen in Rage geredet. Ich weiß gar nicht, ob es aufgefallen ist. Ich muss mal kurz wieder zurückdrehen, weil vielleicht hat es der ein oder andere noch nicht mitbekommen. Das hätte ich vielleicht einleitend sagen müssen. Also es gab von Ariel Helwani, es gibt von Ariel Helwani diese berühmte MMA Hour, da sind immer wieder Kämpfer zu Gast und am Montag war GSP zu Gast. Und Kernaussage von GSP im Interview war eigentlich, dass er sich jetzt als Free Agent bezeichnet, sprich als, er ist vertragslos sozusagen, ist nirgendwo gebunden, schaut sich jetzt um und jeder könnte jetzt bieten, ja, Bellator, was weiß ich, WSOF, keine Ahnung, von mir ist auch KSW, kein Plan. Jeder darf jetzt mitbieten und könnte ihn verpflichten. Warum sagt er das? Weil er der Meinung ist, die UFC müsse ihm innerhalb einer gewissen Zeit einen Kampf anbieten. Tun sie das nicht, ist der Vertrag sozusagen hinfällig mit ihm und der UFC. Das hat sein Anwalt, den er da eingesetzt hat, der UFC schriftlich mitgeteilt. Die UFC hat sich irgendwie eine halbe Stunde, bevor die Frist, die gestellt wurde, auslief, halblebig geäußert und hat gesagt, naja, hier, du kannst, wenn du willst, gegen Robbie Lawler kämpfen, der macht aber gerade noch eine Pause, du musst also noch ein bisschen warten, bis du dann letzten Endes ins Geschehen wieder eingreifen kannst, weil eben Robbie Lawler jetzt gerade noch nicht so weit ist. Und es war eigentlich also kein Vertrag, den man unterschreiben konnte auf Seiten der GSP-Leute, sondern es war mehr oder weniger einfach nur so eine Möglichkeit, die sich unter Umständen in Zukunft für GSP auftun könnte. Und das war ihm zu wenig. Und wie gesagt, daraufhin hat er beschlossen, beziehungsweise sein Anwalt hat beschlossen, der Vertrag mit der UFC sei jetzt hinfällig. Und das ist Quatsch. Das gibt's nicht. Du kannst nicht 3 Jahre lang in eine Pause gehen, zurückkommen und sagen, so, übrigens, jetzt möchte ich wieder kämpfen. Kannst du vergessen. Das funktioniert nirgends. Es gibt Verträge und in der UFC sind die Verträge nicht zeitlich begrenzt, sondern auf Kämpfe zielen die ab. Also sprich, du unterschreibst zum Beispiel ein 10-Fight-Deal. Ja, da musst du 10 Kämpfe für die UFC absolvieren, erst dann ist dein Vertrag ausgelaufen. Wenn du noch 2 Kämpfen dir das Bein brichst, fällst ein Jahr aus, ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, dann ändert sich nichts daran, dass du immer noch 8 Kämpfe für die UFC bestreiten musst. Ja? Und das ist, im Endeffekt ist es egal, was du dir tust, wie lange du in die Pause gehst, wie lange du verletzt bist, wie lange was auch immer. In dem Moment, wo du keinen Kampf für die UFC bestreitest, liegt der Vertrag sozusagen auf Eis. Jetzt müsste man natürlich hergehen und sagen, okay, GSP ist seit 3 Jahren nicht mehr aktiv, es hat sich eine Menge geändert, kann man nicht dem Vertrag einfach Updates vornehmen, damit der Vertrag der Zeit wieder entspricht, weil es hat sich ja wirklich viel getan und für GSP, da brauchen wir uns nichts vormachen, ist das wirklich ein großer Verlust, wenn er unter den aktuellen Bedingungen kämpfen würde. Jetzt war GSPs Forderung, wie gesagt, das behaupte ich jetzt, aber es geht letzten Endes darum, dass die UFC die ihm entstehenden Ausfälle, ja, sollte er jetzt also dann für die UFC kämpfen und er würde dann im Reebok hier zum Octagon kommen, dann entstehen ihm Ausfälle, er hat nicht mehr den Under Armour Deal und so und das ist wirklich ein hoher Betrag, 6-stellig, ich glaube sogar 7-stellig, genau. Und er würde oder er hätte gern gehabt, dass die UFC praktisch diese Verluste irgendwie ausgleicht, ja, und dass sie dann praktisch GSP mehr Geld an Kampfbörse bezahlen, so dass der Verlust, wie gesagt, nicht so groß ist. Und das ist ja eben der interessante Punkt. Ja, kann GSP so eine Forderung stellen? Und da sage ich ja wieder, es ist ja eben das Entscheidende, was steht in dem Vertrag drin? Auf was bezieht sich der Vertrag? Ist da festgelegt, dass GSP einen Partner haben darf und nebenbei Geld verdienen darf, wenn das alles nicht mit einbezogen ist in diesem Vertrag, verstehe ich gar nicht, über was wir hier diskutieren. Also und wie gesagt, ich kenne keinen Vertrag eines UFC-Kämpfers, aber sollte das im Vertrag geregelt sein, dass du Werbepartner haben darfst und dass du in deinen eigenen Klamotten zum Octagon kommen darfst und so, sollte das legt sein, dann würden wir ja gar nicht lang diskutieren. Dann würde die UFC mit Sicherheit auch eine Möglichkeit finden, GSP irgendwie da Geld zuzuschanzen, sodass er zufrieden ist. Was ich aber glaube, ist, dass die UFC oder dass sich durch WME einiges verändert hat. WME ist nur auf eins aus, Kohle machen. Die wollen Profit machen. Für die ist das ein Investment. Das heißt, es ist nicht eine Herzensangelegenheit wie für die Fertilla-Brüder, sondern es ist ein reines Investment. Es geht nur darum, das Geld, was man jetzt hineingesteckt hat, zu multiplizieren und dann einfach mehr wieder rauszubekommen. So, und unter diesen Voraussetzungen ist es natürlich dann schwierig, ja, wenn dann ein GSP kommt, man kann A, nicht einschätzen, wie hoch ist noch sein aktueller Marktwert und B, wie oft wird er noch für die UFC kämpfen? Ja, geht es ihm jetzt darum, einmal in Toronto einen guten Payday mitzunehmen? Und was es ja dann auch oft als Gerücht gab, einfach nur sein Under Armour Deal wieder zu verlängern, weil der am Auslaufen ist und so weiter und so fort. Also man muss einfach mit in Betracht ziehen, dass GSP ja auch gerade versucht, die UFC so ein bisschen als Spielball zu benutzen. Sprich, ich habe es euch ja mal erzählt vor 2-3 Wochen, GSPs Vertrag mit Under Armour läuft aus und für ihn wäre es natürlich wichtig, sie verlängern den Vertrag zu den bestmöglichen Konditionen. Und für Under Armour macht es halt, oder es ist interessanter, GSP zu sponsoren, wenn er ein aktiver Kämpfer ist, als wie wenn er halt, was weiß ich, bei, wie ist der Film, bei dem er mitgemacht hat, irgend so ein Marvel-Film halt, also bevor er bei sowas mitmacht. Also deshalb ist hier vieles offen, weil man nicht so direkt weiß, was eigentlich in diesen Verträgen genau drinsteht. Und das wäre ja eine Frage gewesen, die zum Beispiel ein Helwani hätte dem guten George St. Pierre stellen können. Was steht denn eigentlich in euren Verträgen? Ja, also GSP, der ja jetzt offensichtlich eher auf Kriegsfuß mit der UFC ist, vielleicht hätte der dann gesagt, naja, also da steht schon drin, dass wir die und die Sponsoren haben dürfen oder ja, keine Ahnung, halt eben, was genau steht da drin? Die Frage hätte ich ihm gestellt und dann hätte ich mal geguckt, wie er darauf antwortet und man hätte ihn, wie gesagt, auch so ein bisschen ins Boxhorn jagen können, indem man halt sagt, ja gut, aber dir geht's ja mit Sicherheit auch darum, deine Verluste aufzufangen und du bist wahrscheinlich nicht damit zufrieden, wie es aktuell mit diesen, ja, mit dieser Ausschüttung von Reebok ist, was die so an Kohle raushauen und so. Das sind alles so Punkte, die hätte man ruhig mal anschneiden können, das hätte mir gefehlt, aber im Prinzip, was man auch noch sagen muss, GSP ist kein Free Agent, das ist Bullshit. GSP ist weiterhin ein UFC-Kämpfer und es gibt genau drei Möglichkeiten, die jetzt passieren können. Erstens, GSP einigt sich mit der UFC, ist für mich persönlich die realistischste Variante. Also ich könnte mir vorstellen, dass GSP in allzu langer Zukunft wieder für die UFC kämpft. Man einigt sich und er bestreitet noch ein oder zwei Kämpfe und das war's. Die zweite Möglichkeit ist, dass die UFC sagt, okay, fuck it, GSP, geh, aber geh mit Gott. Wir lassen dich hier von deinem Vertrag frei und du kannst machen, was du willst. Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Und die dritte Variante ist, dass man sich halt vor Gericht wieder sieht. Und das ist für mich so die zweitmögliche Variante. Also wenn ich die jetzt ranken müsste, wäre die erste, dass man sich einigt. Die zweite, dass man vor Gericht sich wieder trifft. Und die dritte ist, dass die UFC nachgibt. Für die UFC ist es natürlich auch ein bisschen tricky, also zu sagen, okay, wir zocken jetzt. Sollte GSP nämlich wirklich, ja, es drauf anlegen und vor Gericht gehen. Er hat definitiv die Ressourcen dafür, so einen Gerichtsprozess mit der UFC durchzustehen. Das ist eine teure Angelegenheit. Du brauchst da, du musst valide sein. Du musst vor allem, glaube ich, auch einen guten Ruf haben. Du kannst da vor Gericht nicht auftreten und so ein Image haben wie, weiß ich nicht, Chris Lieben oder so. Das wird schwierig, da ernst genommen zu werden vom Richter. Sprich, GSP ist eigentlich ein guter Kandidat dafür, diese Verträge mal gerichtlich zu besprechen. Und für die UFC könnte das natürlich Konsequenzen haben. Wenn sie sich darauf einlassen, könnte es sein, dass, sollte GSP Erfolg haben, dass weitere Kämpfer kommen und sagen, ja, also dann möchte ich meinen Vertrag aber auch mal geprüft haben, denn auch ich habe den unterschrieben, als es noch die Möglichkeit gab, eigene Sponsoren mit einzubeziehen. Also das sind so Sachen. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass die UFC irgendwie versucht, sich mit GSP zu einigen, aber dass sie ihn einfach gehen lassen, das kann ich mir nicht vorstellen, das glaube ich nicht, weil erstens mal hat er dafür einen zu hohen Marktwert und zweitens mal ist es halt auch richtungsweisend für andere Kämpfer. Also wenn sie sehen, GSP kann das machen, dann versuchen sie das vielleicht auch und das kann ich mir nicht vorstellen, dass der UFC so eine Unruhe in der Company, möchte ich mal sagen, gefallen würde. So, jetzt gucke ich mal im Chat, weil der ein oder andere sich nämlich genau zu diesem Thema schon geäußert hat. Also, erstmal fangen wir bei Facebook an. Rooney hat geschrieben, vielleicht durfte er ihn das auch nicht fragen, möglicherweise vorher vereinbart. Ja, genau, also da geht es nochmal darum, dass ich ein bisschen enttäuscht darüber war, dass halt eben GSP nicht gefragt wurde, was eigentlich mit Under Armour und so weiter ist, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Und ich gehe auch davon aus, dass das so vereinbart ist. Aber da sind wir halt auch wieder bei diesem Punkt, ob ich als Journalist mich dann benutzen lasse, ja, GSP die Möglichkeit gebe, einfach nur seine Botschaft in die Welt posaunen zu lassen. Und eigentlich will GSP damit ja mehr die UFC ansprechen, nicht die UFC-Fans. Er möchte das Thema deswegen in die Öffentlichkeit rücken, um den Druck auf die UFC zu erhöhen. Ja, und dann muss ich mich als Reporter natürlich fragen, möchte ich dieser Spielball sein? Ja, möchte ich derjenige sein, der GSP diese Möglichkeit gibt? Man kann ja sagen, ja, okay, ich gebe ihm diese Möglichkeit, aber ich lasse mich nicht beschränken in meinen Fragen. Also das ist immer sowas, muss man halt abwägen. Klar, wenn jetzt so ein Affe wie ich kommen würde und GSP fragen würde, ob er mit mir mal ein Interview führt und der sagt, hey, du darfst aber nicht über das reden, nicht über das und nicht über das, dann sage ich natürlich, hey, kein Problem, ich befrage dich einfach über die Lottozahlen. Ist mir egal, Hauptsache ich kann mit dir ein Video machen. Aber so ein Typ wie Helwani, der GSP allein nicht braucht, um seine Show zu hypen, ja, also natürlich schadet es der Show nicht und sie wird mehr Zuschauer finden, gar keine Frage, aber dennoch sollte ihm es vielleicht wichtiger sein, als Journalist zu fungieren. Er propagiert das ja auch immer so, dass er ein Journalist, er war auf der Schule und hat das gelernt und so, fuck you. Du bist einer der Journalisten, die sich von den Leuten bezahlen lassen, über die er eigentlich investigativ berichten soll. Deswegen, fuck you, Helwani, du bist wirklich die letzte Pussy. So, dann hat der Jens geschrieben, die Frage ist doch, ob der Reebok-Deal am Ende der UFC teurer kommt als die Einnahmen, die sie generieren. Die Frage ist, in welcher Hinsicht die UFC momentan Einbußen hat. Das glaube ich, also, oder meinst du, dass die UFC wichtigen Kämpfern einfach mehr Geld geben muss, damit sie noch zufrieden sind und dass dann diverse Kämpfer halt einfach die ausgefallenen Werbegelder sich über die UFC wiederholen? Das konkretisiert das nochmal mit der Frage, weil ich glaube, an und für sich wird es, glaube ich nicht, dass die UFC Geld verliert durch diesen Reebok-Deal. Das Problem ist halt, dass alles, was bei diesem Reebok-Deal hätte schieflaufen können, schiefgelaufen ist. Und wenn ich ehrlich sein soll, glaube ich, dass der Deal abgeschlossen wurde und man so eine Art Milchmädchenrechnung vorher aufgemacht hat. Denn wenn man sich das einfach nur so durchrechnet, wie viel Geld Reebok bezahlt und wie viele Kämpfer habe ich, hätte man relativ schnell erkennen müssen, ja okay, also besonders lukrativ für unsere Kämpfer wird das nicht sein und es wird Probleme bedeuten. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, geht es dann nur der UFC darum, in dem Moment viel Geld zu verdienen, in diesem kurzen Moment sozusagen, oder geht es wirklich darum, sich öffentlich ansehnlicher zu präsentieren? Das war ja immer so ein bisschen der Deckmantel, den Dana White über die ganze Sache geworfen hat und behauptet hat, ja, das sieht dann nicht aus wie ein NASCAR-Auto, die Kämpfer haben ja immer so komische Werbepartner, was wir da nicht alles gehört haben. Jens schreibt, die Kämpfer verlassen die UFC oder kommen deswegen nicht mehr. Es sind nicht allzu viele Kämpfer, die die UFC bislang verlassen haben aufgrund der Reebok-Deal-Geschichte und die wichtigen Kämpfer sind eigentlich alle noch mit dabei. Also Conor McGregor, Ronda Rousey, GSP ist auch noch UFC-Kämpfer, muss man leider so sagen. Brock Lesnar war jetzt erst wieder da. Ich kann mir schon vorstellen, dass Kämpfer, die eher, ich weiß nicht, bei den Prelims oder so ansässig sind oder vielleicht mal auf der Maincard einer Fight Pass-Show stehen, dass die sich überlegen, ob sie nicht zu Bellator gehen und da mit Werbepartnern und ja, auch ganz okay im Gehalt einfach, ja, sich denken, okay, dann kämpfe ich da. Aber die Jungs, die merken, dass sie ganz nach oben gehören, die wirklich zur Spitze, zur Weltklasse in diesem Sport gehören, die werden vermutlich das auch beweisen wollen und in der UFC bleiben. Und ja, ich glaube, dass da viele halt dann wirklich auch noch dieses Ego-Ding haben und wissen, okay, wenn ich bei Bellator kämpfe, mag sein, dass ich unterm Strich nicht viel weniger verdiene oder vielleicht sogar mehr durch diese ganzen Sponsorengeschichten. Und vielleicht ist es auch in Zukunft eine Plattform, die interessant wird, weil halt immer bekanntere Kämpfer dahin wechseln. Aber aktuell hat die UFC noch so einen Vorsprung, dass es in weiter Ferne ist, dass ja, Bellator der UFC mal irgendwie gefährlich werden könnte. Also ja, ich glaube nicht, dass die UFC unterm Strich diesen Deal finanziell bereuen wird. Was das Image angeht, das ist die zweite Frage. Also wie gesagt, der Deal lief nicht besonders gut und ich würde mich nicht wundern, wenn man in Las Vegas ab und zu so denken würde, ach, hätte man diesen Scheiß bloß nie angefangen. Das könnte ich mir schon vorstellen, ja. Jens schreibt nochmal, genau die unbekannten Kämpfer verdienen wohl weniger. Vielleicht vergrault man die Talente. Das ist richtig, die unbekannten Kämpfer verdienen weniger, aber im Vergleich zu den unbekannten Kämpfern bei Bellator verdienen sie wiederum mehr. Denn was Bellator macht, sie benutzen halt oft lokale Kämpfer, ja, die kriegen dann wirklich auch nur einen Apfel und ein Ei. Aber natürlich, wenn ein LIA Quinta jetzt zu Bellator gehen würde, würde er definitiv, oder was heißt definitiv, ich gehe davon aus, zusammengenommen Sponsoren und Bellator-Kohle mehr bekommen als aktuell in der UFC. Für ihn wäre es aber dann so, dass er ein Bellator-Kämpfer ist und es ist schwierig, von der UFC zu Bellator und wieder zurückzuwechseln. Also auch hier musst du dich dann so ein bisschen damit auseinandersetzen, dass das dann halt wahrscheinlich bedeutet, okay, ich werde nie auf der ganz großen Bühne Beachtung finden. Und ich sehe es bei mir, ich meine, ich würde mich selber als absoluten MMA-Extrem-Fan bezeichnen. Dennoch gucke ich mir Bellator wirklich nur extremst selten an. Also da muss schon irgendwas Besonderes passieren, dass ich Bellator einschalte. Deswegen, wenn du einfach das Selbstverständnis hast, zu den Besten zu gehören, ist das noch ein wichtiger Aspekt, den man mit einbeziehen muss, dass man auch in der besten Organisation kämpfen möchte. Also bei Talenten könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht eher zu Bellator gehen, aber das finde ich eigentlich nicht schlecht, dass man Schritt für Schritt sich nach oben arbeitet. Ja, also die Geschichte wie jetzt mit Mickey Gall oder Sage Northcutt, da kann man vielleicht auch sagen, wenn die 4-5 Kämpfe noch woanders bestritten hätten, dass das für die Karriere unter Umständen besser gewesen wäre. Ja, dass man sich sozusagen langsam weiterentwickeln kann. Hätte sein können. Schwierig jetzt im Nachhinein natürlich zu sagen. So, jetzt gucke ich mal rüber bei YouTube. Da hat sich mittlerweile auch schon einiges getan zu diesem Thema. Das wird viele interessieren. Das sind, glaube ich, alles noch Willkommensfloskeln. Dann sage ich einfach mal in die Runde, hallo, liebes YouTube-Volk. Okay, aber das Promo-Video muss man wirklich gesehen haben. Weiß jetzt nicht, auf was sich das bezieht. Sebastian schreibt, die Livestreams sind besser. Der Austausch mit dir und den anderen macht Spaß. Und du bist flexibler, wenn irgendwelche Dinge passieren. Absolut richtig, da geht es nochmal darum, dass MMA Radio erstmal in die Pause geht. Dann schreibt Sebastian noch, wenn Ricky Ariel erwähnt, kann es nur lustig werden. Ja, also ich kann halt nichts dafür, weil ich verstehe diesen Rummel um diesen Typen nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also allein die Tatsache, wenn ich mir das immer wieder vor Augen halte, dass er vor UFC 200 sich wirklich dahinsetzt und vor 100.000 YouTube-Zuschauern anfängt zu heulen, weil er nicht zu UFC 200 darf. Das ist für mich ein absoluter Witz. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie wirklich ein erwachsener Mann, ja, der sich als Elite-Journalist bezeichnet, wie der sich dahinsetzen kann und einfach heult, weil er nicht zu UFC 200 kann. Das ist so abwegig. Sein Job kann er auch von zu Hause aus machen. Du musst nicht immer unbedingt in der Halle sein. Die Interviews, die er da führt, da kannst du irgendein hübsches Mädchen hinstellen, die ihre 5 Fragen da abspult. Da brauche ich keinen Helwani. Ja? Also wenn er der große MMA-Journalist ist, kann er seine Arbeit von zu Hause erledigen. Das machen viele, viele andere MMA-Journalisten auch. Ja? Ich verstehe, dass es für Kontakte und so wichtig ist, vor Ort zu sein. Gar keine Frage. Aber das ist für mich ein Hampelmann. Dann der Florian. Vielleicht war es vorher der Deal von GSP mit Helwani, kein Wort über Under Armour und sonst. Okay, das haben wir schon besprochen, genau. Da geht es nochmal darum, ob es im Vorfeld Absprachen gibt oder gab. Die gibt es definitiv. Wenn du mit gewissen Größen sprichst, wird definitiv vorher vereinbart, über was man sprechen darf, über was nicht. Sollte es kritische Themen geben, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und da hatte Helwani auch noch nicht die Möglichkeit zu sagen, ja gut, dann kommst du nicht zu uns, wenn wir dich nicht zu dem und dem Thema befragen dürfen. So, dann Florian. Ich denke, die haben das unter sich ganz gut ausgekaspert. GSP bekommt das öffentliche Podium von Helwani und Helwani bekommt den Fame, dass GSP auf seinem Podcast seinen UFC-Vertrag aufkündigt. Absolut, das glaube ich auch, Florian. Dass zum einen muss man natürlich auch bedenken, dass Helwani natürlich sich diebisch freut, wenn er der UFC sozusagen einreinwürgen kann. Ich meine, das macht er jetzt nicht in persona, aber Dana White, ja, ist ein sehr emotionaler Mensch und den kotzt das an, dass Helwani ausgerechnet, oder anders, GSP ausgerechnet bei Helwani, ja, bei dem Typen, den Dana White auf den Tod so von den Journalisten nicht abkann, dass ausgerechnet da GSP da sitzt und eben diese Free Agent Nummer durchzieht und alle Fernsehstationen und Webseiten berichten darüber, dass in Helwanis MMA Hour GSP genau das gemacht hat. Das ist alles natürlich schon miteinander ausgekaspert, gar keine Frage. Und Helwani und GSP sind beides Franzosen und Franzosen, so Quatsch, Kanadier, und das spielt dann vielleicht auch nochmal eine Rolle. Also ja, ich denke auch, dass man sich da im Vorfeld so ein bisschen besprochen hat und erkannt hat, dass beide Seiten davon ja profitieren müssten. So, dann für die UFC ist Kanada anscheinend egal, Rory weg, GSP vielleicht weg, viele Mitarbeiter aus Kanada entlassen. Zu den Entlassungen komme ich nachher noch. Ich glaube, der Dirk wirft hier gerade ein paar Sachen zusammen, die man nicht zusammenwerfen darf. Die UFC hat Rory McDonald nicht gehen lassen, weil sie nicht der Meinung sind, dass er irgendwie nicht besonders interessant ist für sie oder nicht wichtig für die UFC, sondern ich glaube, sie haben Rory McDonald ziehen lassen, weil das, was Rory McDonald eingefordert hat an Geld, aus Sicht der UFC zu hoch ist. Man hat ihn wahrscheinlich daran bewertet, was er so bislang als Draw für die verschiedenen FS1-Cards und so abgeworfen hat, was das für die UFC bislang gebracht hat und was er verlangt. Ja. Und dann hat man natürlich geschaut, okay, gegen wen soll Rory McDonald jetzt den Titel holen? Ja, er hat ja mehrfach die Möglichkeit gehabt, einen Titelkampf sich zu erkämpfen, und er hat ja dann auch gegen Robbie Lawler diesen großen Fight gehabt, damals, weiß nicht, 194 oder was das war, 189, im Sommer 2015 war es, glaube ich, und hat diesen Kampf verloren. Und das haben sie wahrscheinlich abgewogen, haben gesagt, okay, also das ist zu viel, was du da verlangst. Entweder du verlangst weniger von uns oder wir können diesen Deal nicht aufrechterhalten. Und in dem Moment ist natürlich der UFC Rory McDonald dann weniger wert, als Rory McDonald denkt, dass er wert wäre. Man ist immer so viel wert, wie der andere bereit ist zu bezahlen, letzten Endes. Und für Bellator hat sich der Deal gelohnt. Ja, jetzt müssen wir aber erstmal abwarten, welche Entwicklung Rory McDonald noch macht in den nächsten Monaten und Jahren. Also man hat das Gefühl, der ist noch so jung, dass da noch einiges geht. Andererseits ist er auch schon lange dabei, und das haben wir schon häufiger erlebt, dass eigentlich vom Alter her noch junge Kämpfer aber schon zu viele Kampfkilometer sozusagen auf dem Körper haben und dann nicht mehr die Leistung bringen können, die sie mal mit 22, 23 gebracht hat, obwohl man eigentlich davon ausgeht, dass sie erst mit 30 pieken, aber da waren sie dann halt schon ganz oben. Übrigens sehe ich gerade meine Birne, die wird immer roter. Ich muss jetzt hier mal kurz meine Heizung ausstellen, die ist nämlich auf 5. Ich gehe ja gleich kaputt. Ich habe gedacht, ich ziehe das jetzt einfach durch, aber puh, da brennt einem das Hirn weg. Und was war noch? Ach genau, zu den Entlassungen in Kanada komme ich später noch. Da wird auch, glaube ich, einiges falsch verstanden. GSP vielleicht weg, das kann man aus meiner Sicht völlig vergessen. GSP ist nicht irgendwie weg, der war ja auch jetzt nicht mehr da. Also ist so, GSP ist seit 3 Jahren weg. Also von daher ist das jetzt, kann ich nicht mit einfließen lassen, weil, wie gesagt, vor 3 Jahren hat GSP sich entschieden, eine Pause, vielleicht sogar Retirement anzugehen oder in den Ruhestand zu gehen, kann man ja auch Deutsch aussprechen, ist ja kein Problem. Und jetzt zu sagen, okay, er ist jetzt bald weg, ich meine, er ist schon seit 3 Jahren weg, letzten Endes. Und wenn man sich anguckt, welche Entwicklung die UFC in diesen 3 Jahren gemacht hat, dann würde ich mal sagen, dass wieder einer oder eine der Dana White-Floskeln bestätigt wurde, dass nachdem irgendein Star weg ist, immer wieder ein neuer auftaucht. Ja, damals haben auch alle gedacht, oh Gott, Brock Lesnar, GSP weg, Cain Velasquez verliert, die UFC liegt am Boden, und es gab auch diese Phase, wo es mal eine Zeit lang nicht so gut aussah, und dann kommt halt eben 2016 und alles geht durch die Decke. Ja, Pay-Per-View-Verkäufe noch und nöcher, 4 Milliarden für die Company bekommen, also für mich ist GSP nicht in dem Sinne bald weg, weil er ja eigentlich schon länger weg ist. Mitarbeiter besprechen wir nachher. Sebastian noch, kannst du dir GSP in einer anderen Organisation vorstellen, oder sind die einzigen realistischen Optionen UFC oder Retirement. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass GSP unbedingt mal gerne gegen Ben Askren kämpfen würde. Das hat er nämlich schon häufiger mal gesagt. Dazu müsste er aber nach Japan gehen. Das Ding ist nur, dass ich in Japan, also sobald GSP da kämpft, notiert sich auch wieder keine alte Sau dafür. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass GSP für ein, zwei Kämpfe mal nach Japan geht. Sowas kann ich mir vorstellen. Aber darum geht es aus meiner Sicht aktuell überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass GSP wirklich unbedingt kämpfen will, so wie er es immer sagt. Und die UFC lässt ihn mehr oder weniger nicht und sie bieten ihm keinen Kampf an. Er hat ja nicht einmal in diesem Interview gesagt, ja, es liegt daran, dass ich zu wenig Geld verdiene oder so, sondern er hat immer gesagt, die Forderungen, die ich habe, sind sehr moderat. Ich will nichts, was mir nicht zustünde, sondern es ist alles eigentlich in einem gewissen Rahmen, der für mich angemessen ist. Ja, es geht nur darum, die UFC bietet mir keinen Kampf an. So, deswegen verlasse ich jetzt sozusagen die Company. So, und von daher glaube ich, dass es nicht darum geht, dass GSP unbedingt irgendwo wieder kämpfen möchte. Deswegen, wenn du mich jetzt so direkt fragst, welche Option ich für realistischer halte, ob GSP in der UFC kämpft oder woanders oder Retirement, dann würde ich sagen, Stand heute würde ich denken, dass GSP 2017 in der UFC kämpft. So, das würde ich jetzt mal so. Das wankt auch immer mal wieder. Ja, also, aber so mein Bauchgefühl sagt mir, da kommt noch was. Und zwar in der UFC. Ja, aber wir werden sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er 2017 bei Bellator kämpft und 2018 auch nicht, um das schon mal vorwegzunehmen. Sollte GSP es wirklich drauf anlegen, wird er 2017 nirgendwo kämpfen, denn außer vor Gericht gegen die UFC. So, ein weiterer wichtiger Punkt war ja dann auch noch Jose Aldo. Ihr könnt euch mit Sicherheit daran erinnern, dass Jose Aldo letzte Woche wie eine Furie, möchte ich fast schon sagen, auf Twitter, nicht auf Twitter, sondern bei diversen brasilianischen Medienvertretern rumgerantet hat. Okay, ich muss hier ein bisschen aufpassen, denn bezüglich Aldo entwickelt sich so langsam hier gerade was ich noch mit einem Auge verfolgen muss. Vielleicht kann man da noch live so eine Art Breaking News mit in der Sendung. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Also, Jose Aldo war unzufrieden. Er hat eigentlich von Dana White die Zusage bekommen, dass er nach dem Eddie Alvarez-Kampf, wenn er den gewinnt, das hat er ja, dass er danach dann direkt wieder gegen Conor McGregor kämpfen darf. Und die UFC hat sich nicht daran gehalten, beziehungsweise Jose Aldo wurde nicht zum Champion gemacht. Darum ging es ihm, glaube ich, auch, dass wenn er dann schon nicht gegen Conor McGregor kämpfen darf, dann möchte er wenigstens vom Interims-Featherweight-Champion zum richtigen Featherweight-Champion ernannt werden. Und auch das hat Dana White so nicht eingehalten. Angeblich wäre das abgemacht gewesen. Und Aldo hat dann angefangen, er kämpft nicht mehr in der UFC. Und wenn man ihn zwingt, dann verliert er sogar absichtlich Kämpfe, sodass er halt einfach seine noch absolvierenden Kämpfe abarbeiten kann, aber er gibt halt einen Fakt drauf, er möchte andere Sachen machen und ist ein Riesengezeter und ihr kennt ja Jose Aldo. So, und jetzt ist er dann gestern oder heute Nacht in Las Vegas gewesen, hat sich dort mit Dana White getroffen und man hat so ein bisschen darüber gesprochen, was jetzt eigentlich ansteht. Eins vorneweg, also Jose Aldos Vertrag wurde nicht aufgelöst, ja. Er hat die Dinge, die ihn bedrücken, persönlich mit Dana White besprochen. Das war ihm auch wichtig, dass es halt nicht nur über irgendwelche Medien stattfindet, über das Telefon, über Skype oder sonst irgendwas, sondern dass er es halt wirklich mal in persona machen kann. Natürlich war sein Manager André Pedernieres mit dabei und noch irgendein anderer Affe. Also er hat sich da so ein bisschen Verstärkung mitgenommen. Dana White wurde mit Sicherheit auch tatkräftig unterstützt. Und er hat sich, wie gesagt, da erstmal alles so von der Seele geredet, was ihn aktuell stört, hat auch gesagt, mir fehlt eigentlich die Motivation zu kämpfen. Der Grund, warum ich gegen Edgar gekämpft habe, war letzten Endes mein Coach, mein Manager, André Pedernieres, der gesagt hat, mach's nochmal, du gehörst da oben hin, du gehörst zur Weltspitze, kämpf weiter. Und er hat sich da nur schwer motivieren können und es ging ihm nach der Niederlage gegen McGregor eigentlich nur darum, das Rematch gegen McGregor zu bestreiten und er hätte dann vielleicht auch aufgehört und das glaube ich ihm sogar. Ich glaube, dass Jose Aldo wirklich Retirement als Option sieht. Aber ich glaube auch, dass Jose Aldo ein verdammter Zocker ist. Er weiß ganz genau, wenn er diesen zweiten McGregor-Kampf bekommen würde, ja, dann hat er eine gute Möglichkeit, mal richtig abzusahen. Davon ist einfach auszugehen. Kämpfe gegen McGregor verkaufen sich immer wie warme Semmeln. Auch ein zweiter gegen Aldo, auch wenn es andere Optionen gibt, die uns vielleicht mehr interessieren. Aber wenn die UFC bekannt gegeben hätte, UFC 205, Aldo McGregor 2 oder McGregor Aldo 2, alle hätten es abgefeuert. Für Aldo wäre es nochmal eine Möglichkeit gewesen, richtig abzusahen und möglicherweise Conor McGregor zu besiegen, ja, denn eins ist auch klar, also so wie Aldo sich im ersten Kampf gegen McGregor präsentiert hat, würde er es nicht noch ein zweites Mal tun, also es waren halt Fehler, die, oder es war halt ein Fehler, der Jose Aldo da unterlaufen ist, der ihm so eigentlich nicht unterläuft mit seiner Qualität, mit seiner Erfahrung. Er hat es ja selber auch gesagt, er war zu emotional und hat sich von Conor McGregor so ein bisschen dazu hinreißen lassen, einfach mit Schaum vor dem Mund in diesen Kampf zu gehen. So, und ich glaube, dass wirklich, dass Jose Aldo sich so gedacht hat, okay, jetzt kämpfe ich noch einmal gegen McGregor, kassiere richtig ab, mach meine Niederlage gegen ihn wieder gut und hör dann auf. Und jetzt hat er diese Möglichkeit nicht mehr und hat einfach keinen Bock mehr und stresst halt einfach rum. Das, glaube ich, ist Jose Aldos Beweggrund. Auch wenn das jetzt so nirgends von ihm bestätigt wurde, aber das ist so mein Bauchgefühl, das glaube ich, darum geht es eigentlich Jose Aldo. Er hat auch gesagt, er ist nicht nach Las Vegas gekommen, um irgendwie entlassen zu werden, sondern es geht wirklich darum, mit Dana White Optionen durchzusprechen, wie beide Seiten zufriedengestellt werden können. Ja, er möchte die Company auch nicht verklagen, das hat er ja auch bei den brasilianischen Medienvertretern gesagt, dass er die UFC verklagen wird. Da hat er gesagt, nee, das stimmt nicht, das wurde wieder falsch übersetzt. Auch das kennen wir alles von Jose Aldo schon zu Genüge. Und er respektiert jetzt diesen gültigen Vertrag mit der Company. Seine Bitte wäre wohl, dass er ausnahmsweise vielleicht mal in Brasilien bei Kickbox-Turnieren teilnehmen darf. Ja, es würde ihm schon viel geben, möchte ich mal so sagen. Also es wäre für ihn halt einfach schön, wenn er die Möglichkeit hätte, ab und zu mal bei irgendwelchen Kickbox-Turnieren teilzunehmen, und das ist ihm natürlich untersagt, ja, also du kannst nicht mit einem UFC-Vertrag bei anderen Kampfsportarten antreten, es gibt diesen Unterschied mit Jiu-Jitsu, da sagt die UFC manchmal noch, okay, wenn du Jiu-Jitsu-Tournaments oder sowas machen möchtest, da drückt man ein Auge zu, auch Grappling-Tournaments, John Jones hat das am Wochenende gemacht, da sagt die UFC meistens auch nichts, aber wenn es wirklich darum geht, sowas wie Kickboxen, was halt dem ganzen Sport sehr nahe steht, sage ich jetzt mal, da sagen sie dann, nee, das gibt's nicht. Und Aldo hat ja noch 6 Kämpfe, die er eigentlich für die UFC bestreiten muss. Das heißt, ich glaube, es geht Jose Aldo zum einen darum, dass er mehr Freiheiten rausschlagen möchte. Ja, also er würde gerne, wie gesagt, diese Kickbox-Turniere ab und zu bestreiten. Und ich glaube auch, dass Jose Aldo gerne seine 6 Kämpfe reduzieren würde auf 2 oder so. Ja, also das kann ich mir auch vorstellen, dass ihm halt einfach dieser unterschriebene Vertrag so ein bisschen sauer aufstößt, ja, dass er noch 6 Kämpfe bestreiten muss, und eigentlich möchte er gar nicht mehr diese 6 Kämpfe bestreiten, sondern vielleicht nur noch 2, und man versucht sich jetzt da irgendwie zu einigen. Letzter Stand ist jetzt wohl so, dass Dana White mit den Jungs von WME spricht, ob es möglich ist, für Jose Aldo ab und zu mal bei so einem Kickbox-Turnier teilzunehmen, ja. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt, weil ich kann mir vorstellen, dass so eine Hollywood-Agency, was Vermarktung und sowas angeht, relativ strikt sein wird und sich denken wird, nee, ich lasse doch nicht zu, dass in Brasilien Jose Aldo mit dem Namen, der ja eigentlich uns gehört, ja, also das ist ja so eine Denkweise, uns gehört der Athlet, der Name, alles, was da drumherum hängt, dafür bezahlen wir ihn, dass der dann mit seinem Namen da andere Turniere oder Kickbox-Turniere zu ganz neuem Ruhm verhilft, das lassen wir nicht zu. Das würde ich mal vermuten. Aber wie gesagt, das ist jetzt der letzte Stand. Dana White spricht mit der WME-Führung. Ist es möglich für Jose Aldo, ab und zu mal so Kickbox-Turniere mitzumachen? Wenn die sagen, ja, das geht, dann sieht es wohl so aus, dass Jose Aldo ab und zu so Turniere machen kann und dann wahrscheinlich auch seine 6 UFC-Kämpfe bestreiten wird. Ich muss nochmal auf den Platz. Komm rein. So, der kommt hier. So, komm mal her. Guck mal, wer hier ist. Olaf. Olaf ist da. Der hat vor der Tür gemaunzt. Der kleine Olaf. So. Ja, wenn die Katze ruft, dann muss ich kommen. Und es ist auch möglich, dass vielleicht dann WME sagt, Nee, das mit den Turnieren geht nicht, aber wir reduzieren die 6 Kämpfe auf 3 Kämpfe, irgendwie sowas. Da versucht man sich jetzt praktisch irgendwo zu einigen, so dass alle halbwegs zufrieden sind. Jetzt gucke ich nochmal in den Chat, was da so geschrieben wurde. Aldo versus Cruz, genau, das war noch ein Thema, was ich mit aufgreifen wollte. Es geht aktuell das Gerücht um, dass Jose Aldo gegen Dominic Cruz kämpfen könnte bei UFC 207. Stand jetzt würde ich sagen 207. Es gibt auch das Gerücht, dass es 206 werden könnte. Peter, ja, es ist die Katze heute hoch zu den Mandarinen. Das Mandarinenkater. Jetzt aber wieder ernsthaft. Also es gibt das Gerücht, dass Jose Aldo gegen Dominic Cruz in so einem Superkampf kämpfen könnte. Also das, was ich jetzt so, seitdem das Gerücht poppte bei mir so, glaube ich, am Dienstag oder am Montag auf. Und dann habe ich natürlich schon versucht, so ein bisschen ein paar Kanäle anzusteuern, die über sowas sprechen, die, wenn es da was gäbe, oder wenn realistisch da was dran wäre, dann würden die vielleicht darüber schreiben. Und ich habe dazu nichts gefunden. Ich habe aber gefunden, Herrgott, diese Katze, die geht mir da auf den Sack jetzt. Hüpft der hier neben mir die ganze Zeit rum. Der torpediert ja die ganze Sendung hier. Also entweder du bist jetzt ruhig oder du gehst raus. So, Machtwort. Es gibt eher Indizien dafür, dass Dominic Cruz als nächstes auf Cody Garbrandt trifft. Letzte Woche habe ich noch gesagt, dass TJ Dillashaw die besten Karten haben sollte aktuell, um gegen Dominic Cruz zu kämpfen. Leute, es tut mir wirklich leid, aber diese Katze, was willst du hier? Mach dich jetzt hier raus. Du fährst mal ab. So. Jetzt, glaube ich, also heute ist der Wurm drin. So, ja, also letzte Woche habe ich noch gesagt, dass TJ Dillashaw aktuell die besten Chancen hat, gegen Dominic Cruz zu kämpfen. Jetzt hat sich in den letzten Tagen wohl so entwickelt, dass eher Cody Garbrandt die Nase vorn hat. Dafür spricht auch, dass man Uriah Faber auf die Sacramento Card gepackt hat. Wir wissen ja, dass die Katze hört einfach nicht mehr auf. Wir wissen ja, dass Paige VanZant und Michelle Watson die ganze Geschichte headlinen. Jetzt kommt noch Faber als Co-Main-Event dazu gegen Brad Pickett. Und dass man dann auch noch Garbrandt mit auf die Sacramento Card packt, halten viele für eher unrealistisch. Und deswegen ist die Konsequenz daraus, dass vielleicht Garbrandt bei 207 auf Dominic Cruz treffen könnte, sage ich jetzt mal. Also ich, nach dem, was ich bis jetzt recherchieren konnte, würde behaupten, dass Cruz Garbrandt die besten Chancen hat, wahr zu werden. Danach Cruz gegen Dillashaw und Stand jetzt, würde ich sagen, ist an Cruz gegen Aldo nichts dran. Oder seitdem das Gerücht aufgeploppt ist, ist da nichts dran. Aber es könnte natürlich sein, dass das aktuell ja entstehende Interesse an diesem Kampf die UFC dazu bewegt, zu sagen, wir machen diesen Kampf, der ist interessant für uns. Das könnte ich mir persönlich vorstellen, dass also praktisch aus diesem ganzen Gerücht jetzt sich so eine Eigendynamik entwickelt und dazu führt, dass die UFC sagt, okay, wir machen's, wir booken Cruz gegen Aldo. Aber es ist noch nichts ist noch nicht so richtig fest. Ich kann es nicht anders sagen. Also von der UFC wird dieser Kampf aktuell noch nicht ins Auge gefasst, so könnte man sagen. Moin an alle, ganz andere Frage. Was sind eure Lieblings-Promo-Videos? Ja gut, das können ja dann die Jungs jetzt hier im Chat mal thematisieren. So, das war es eigentlich soweit zu Jose Aldo. Da müssen wir jetzt halt mal abwarten, was da so in nächster Zeit passiert. Ich denke mal, oder was ich mir auch noch überlegt habe, ich könnte mir vorstellen, dass die, mich jetzt hier gerade besabbert, ich könnte mir vorstellen, dass die UFC noch so ein bisschen abwartet mit GSP und UFC 206 vielleicht noch einen anderen Co-Main-Event zuschachern wird, denn aktuell ist ja der Co-Main-Event irgendwie irgendein Frauenkampf, ich komme jetzt nicht drauf, ist auch egal, welcher das ist. Die Karte ist insgesamt einfach nicht so besonders gut und ich denke, dass die UFC immer damit gerechnet hat, dass man sich irgendwie mit GSP noch einigt. Wenn das jetzt nicht zustande kommt, wie gesagt, würde ich jetzt nicht ausschließen, dass Dominic Cruz nicht bei 207 kämpft, sondern bei 206. Es würde mich aber auch wirklich nicht wundern, wenn nächste Woche plötzlich das Announcement kommt, dass GSP doch kämpft auf dieser Karte. Also es ist eher unwahrscheinlich, aber ich würde mich nicht wundern. So, dann haben wir das jetzt auch noch besprochen. Dann, was natürlich auch diese Woche noch ein großes Thema war und hier auch im Chat schon thematisiert war, war natürlich die Entlassungen, die in den letzten Tagen von Seiten des neuen UFC-Besitzers WME vorgenommen wurden. Wurden eine Menge Mitarbeiter entlassen, fast 80 Mitarbeiter der UFC, ja, haben ihren Job verloren, man muss es ja einfach so sagen. Das ist eine ganze Menge, wenn man beachtet, dass oder bedenkt, dass die UFC irgendwie nur 350 Angestellte hat. Also wenn da mal 80 rausfliegen, ist schon ziemlich heftig. Gary Cook musste gehen. Gary Cook werden viele Deutsche noch kennen, weil er eben hier in Europa zuständig war. In der Zeit, als dann auch die ersten UFC-Events wieder nach Deutschland kamen, er war wichtiger Antreiber allgemein für diesen europäischen Markt, genauso wie Marshall Selesniak, der auch seinen Posten räumen musste. Auch er war ja für Europa sehr wichtig, später dann für den Fight Pass ein ganz wichtiger Mann, auch ein sehr fähiger Mann. Das gleiche gilt übrigens für Gary Cook, auch sehr, sehr fähiger Mann. Für viele war es eigentlich der Nachfolger in spe für Dana White. Also viele sind davon ausgegangen, wenn Dana White die Company verlässt im Zuge des Verkaufes, ja, also im Sommer, als WME das ganze Ding jetzt hier von Suva abgekauft hat, gingen viele davon aus, dass Dana White auch geht und dass dann Gary Cook als Präsident übernimmt. Das wird jetzt also auch nicht passieren. Gary Cook auch entlassen. Tom Wright wurde entlassen. Das ist der Lockenkopf aus Kanada. Ken Berger wurde entlassen, Chanda Maloney wurde entlassen, das ist die Chefin für die ganzen Social-Media-Geschichten der UFC, die auch, glaube ich, zur Popularität der UFC beigetragen haben. Also die UFC hat immer schon gut verstanden, mit sozialen Medien zu spielen, das haben sie immer sehr, sehr gut gemacht und dafür war Chanda halt zuständig. Also es sind wirklich viele Leute entlassen worden. Man muss jetzt aber aufpassen, man darf nicht den Fehler machen und sagen, die Leute wurden entlassen, weil man Kosten einsparen will oder sonst irgendwas. Nein, die Leute wurden vielmehr entlassen, weil WME eigene Leute hat, die diese Posten in Zukunft übernehmen sollen. Ja, also gerade was so dieses Social Media angeht und so, könnte ich mir vorstellen, dass WME das mindestens genauso gut kann, wie die aktuellen Leute, die das in der UFC gemacht haben. Und das mache ich daran fest, dass, ich meine, die leben davon, Leute in der Öffentlichkeit zu halten. Ja, ich meine, die promoten Stars. Also wenn jemand wissen muss, wie man mit sozialen Medien umgeht, dann WME. Deswegen macht das da Sinn. Und also das ist der Hauptpunkt. Es ist nicht so, dass man drastisch versucht, die Mitarbeiterzahl nach unten zu setzen, das mit Sicherheit auch, sondern man besetzt die Posten, die jetzt frei werden, durch die Entlassungen mit eigenen Leuten zu besetzen, die sowieso schon in irgendeiner Form auf diesem Gebiet aktiv sind oder Ahnung davon haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass da jetzt jemand sitzt, der jahrelang zuvor bei Bellator was gemacht hat, aber zum Beispiel sitzt da jemand, der sehr gute Kontakte hat zu, ich sage jetzt mal, japanischen Fernsehstationen. Ist jetzt einfach mal so aus den Fingern gesogen. Der hat halt gute Kontakte zu japanischen Fernsehstationen und letzten Endes ist es scheißegal, ob du mit den japanischen Fernsehstationen darüber verhandelst, ob du die UFC überträgst oder ob du, weiß ich nicht, irgendeine Fernsehserie da verkaufst oder so. Also darum geht es hauptsächlich. Ja. Und ja, so Abgänge wie zum Beispiel in Dave Scholler, der zwar selber gegangen ist, aber wohl auch entlassen worden wäre, wenn er diesen Schritt nicht zuvor selber getan hätte, der wird halt mit einem anderen Pressesprecher besetzt. Ich meine, das sind halt so Dinge, natürlich hat WME eigene Pressesprecher, die brauchen dann wahrscheinlich keinen Dave Scholler, gar keine Frage. Und als Pressesprecher musst du auch so flexibel sein, dass du mehrere Felder beackern kannst. Also der neue Mann, der das dann übernehmen wird, wird dann wahrscheinlich sich entweder in diese Materie hineinarbeiten oder er weiß es eh schon, weil er ein großer Fan ist oder weiß der Teufel was. Weil vorhin im Chat das Thema aufkam, die UFC würde einen Fuck auf Kanada zum Beispiel geben, weil sie da so viele Leute entlassen haben. Oder Asien. Asien, da wurden über die Hälfte der Mitarbeiter entlassen. Ja, ist ja schon gravierend, wenn du einfach mal wirklich so einen wichtigen Markt so viel Hirnkapital Kapazität entziehst, sage ich jetzt mal. Das ist ja schon eine Ansage. Und da ist es auch wieder so, dass halt viele Leute, muss ich mal kurz gucken, ob es hier ein technisches Problem gerade gibt beim Livestream. Nee, sieht alles gut aus. Da ist es auch so, dass viele Leute aktuell schon für WME in Asien arbeiten und dann diesen Job in Zukunft mitmachen werden. Das ist letzten Endes die Geschichte dahinter. Das heißt, WME verliert nicht das Interesse am asiatischen Markt, sondern sie versuchen einfach mit eigenen Leuten diesen asiatischen Markt weiter zu bearbeiten. Aber was auch so ein bisschen durchgesickert ist, das ist, dass WME in den nächsten Monaten das Hauptaugenmerk auf den nordamerikanischen Markt richten möchte. Sprich, man will sich stärker auf die UFC in Nordamerika konzentrieren und man stoppt vorerst mal so dieses Expandieren, dieses weltweite Expandieren der UFC. Das könnte zur Folge haben, dass es in Brasilien noch weniger Events gibt. Ja, ich habe gestern eine Meldung gelesen, nächstes Jahr möchte man nur 3 Events in Brasilien. Ja, das war, dieses Jahr waren es auch nur 3. Ja, aber wir hatten auch schon Zeiten, da waren es 6 oder 7 im Jahr. Das heißt, die UFC könnte sich in Zukunft erstmal ein bisschen mehr auf Nordamerika konzentrieren. Ich finde es aber nicht sonderlich schlimm, weil wenn ich jetzt WME wäre und schauen wir das an, wie die UFC aktuell so aufgestellt ist, wo die Kohle reinkommt, wo das fette Geld verdient wird, dann erkennt man relativ schnell, die großen Pay-Per-Views, die wichtigen Shows, die sind alle in Nordamerika. Und ja, sowas wie UFC Hamburg, um das mal direkt auf Deutschland zu beziehen, ja, das kostet der UFC vielleicht sogar mehr Geld, als dass sie letzten Endes dadurch was verdienen könnten. Das liegt natürlich zum einen daran, dass die Cards nicht so gut sind, dass es hier fehlt an einem vernünftigen Übertragungspartner, dass die UFC vielleicht allgemein in Deutschland nicht so populär ist und vielleicht auch in anderen Ländern nicht. Es mag viele Gründe haben, aber für so Company oder für die Company WME macht es jetzt erstmal wenig Sinn, sich zu überlegen, was man in kürzester Zeit ändern kann und besser machen kann, sondern die sagen halt, okay, wir machen mal kurz einen Strich drunter. Wir konzentrieren uns auf den Markt, der uns Geld bringt, auf den Markt, der aktuell für uns ja einfach am meisten Profit verspricht. Und nebenbei schauen wir, wie wir andere Märkte besser erobern können. Ja, wie wir wieder das Interesse an Brasilien oder wie wir das Interesse in Brasilien an der UFC wieder neu erwecken können. Wie wir in Mexiko endlich Fuß fassen können. Da gingen ja auch immer viele davon aus, dass Mexiko ein relativ leicht zu erobernder Markt sei. Und ich glaube, dass Dana White da schon wirklich den Rubel rollen sehen hat. Und letzten Endes muss man dann sagen, ja, so einfach ist es dann doch nicht gewesen für die UFC in Mexiko. Und so eine richtige Erfolgsgeschichte ist es auch noch nicht. Und ja, man möchte also erstmal einen Schritt zurück machen. Konzentriert sich auf Nordamerika, da läuft's gut, hier sind die großen Shows und nebenbei guckt man, auf welchen Märkten können wir uns verbessern, wo ist was zu holen für uns, das wird Kanada sein, definitiv, Asien werden die ansteuern, Australien wird ein interessanter Markt sein, England mit Sicherheit auch. Gut möglich, dass Deutschland erstmal wegfallen wird, ich würde es nur nachvollziehen können, aber wie gesagt, das Hauptproblem ist ja für die UFC nicht, dass es hier überhaupt keine Fans gibt oder keinen Markt gibt, sondern dass man mit den Cards einfach auch wirklich nur schwer begeistert. Ja, das ist halt einfach, ich brauche diese Billigableger der UFC in sonst wo nicht, egal ob es jetzt in Deutschland ist, in Schweden oder sonst wo. Es müssen aus meiner Sicht, wenn du hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern Erfolg haben möchtest, musst du die Shows hierher bringen, die in den USA auch die Leute begeistern. Ja, und Josh Barnett gegen Andrei Orlovsky als Main Event würde auch in den USA kaum jemand hinter den Ofen vorlocken, muss man mal ganz ehrlich sein. Was man natürlich auch noch sagen muss, vor 4 Monaten hat sich Dana White vor die Presse gestellt, um nochmal auf die Entlassungsgeschichte jetzt Bezug zu nehmen, und hat die Mitarbeiter beruhigt und gesagt, Leute, ihr müsst euch überhaupt keine Sorgen machen, die UFC wird erstens nicht verkauft und wenn, ja, dann sind die Jobs sowieso sicher. Solange ich hier bin, wird keiner entlassen. 4 Monate später werden, weiß ich nicht, fast 30% der UFC-Mitarbeiter entlassen. Ist natürlich ja, vielleicht auch wieder so ein Indiz, wie ernst man Dana White nehmen kann in seinen Aussagen. So, also weniger Events in Europa, das scheint sich so anzudeuten, aber auch da, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange die UFC oder wie lange WME sich Zeit lassen möchte, um abzuwägen, welche Events jetzt für sie Sinn machen, in welcher Region in der Welt. Ja, also das ist schwer zu sagen. Vielleicht brauchen sie 2-3 Jahre, bis sie das herausfinden. Vielleicht brauchen sie aber auch nur 2-3 Monate. Und im zweiten Halbjahr 2017 ist alles wieder wie jetzt. Alles durchaus denkbar. Jetzt gucke ich noch mal kurz im Chat, ob hier noch was kam. Was mich an Aldo nervt, schreibt Sebastian, nicht einmal hat er das Maul aufgemacht und öffentlich verhehmt er nach einem Rematch mit... Was? Verhehmend nach einem Rematch mit Conor gefordert. Jetzt muss ich mal auseinanderklamüsern, was jetzt hier genau steht. Was mich an Aldo nervt, nicht einmal hat er das Maul aufgemacht und öffentlich... Wahrscheinlich ist das jetzt hier irgendwie... durch Worterkennung ein verfremdetes Wort. Ich lasse es einfach mal weg und lese den Satz trotzdem vorher, macht nämlich dann, glaube ich, trotzdem noch Sinn. Nicht einmal hat Jose Aldo das Maul aufgemacht und öffentlich nach einem Rematch mit Conor gefragt. Ich brauche den Kampf nicht noch einmal. Er hat sich ja schon dazu geäußert, dass er nochmal gegen Conor McGregor kämpfen möchte. Aber ich glaube, dass Jose Aldo nach der Niederlage, das war ihm einfach auch peinlich, dann öffentlich aufzutreten, könnte ich mir vorstellen, ja, dass sein Ego so verletzt war und dass er halt nicht gleich in die Öffentlichkeit gestürmt ist und gesagt hat, ich möchte sofort meinen Rematch, sondern dass er halt erstmal für sich auch ein Stück weit herausfinden musste, wie sehr möchte ich noch kämpfen, wie wichtig ist mir das noch. Und also es gab dann schon mal so Interviews, wo er gesagt hat, sowas würde mir nicht nochmal passieren und wenn ich nochmal gegen Conor McGregor kämpfen könnte, dann würde ich den besiegen und pipapo. Das könnte natürlich auch nochmal ein Indiz darauf sein, dass Jose Aldo wirklich ernsthaft mit dem Gedanken spielt, aufzuhören mit MMA, mit Kämpfen in der UFC. Das könnte natürlich auch sein, dass er sagt, ich brauche keinen Conor McGregor-Kampf, hat er ja jetzt auch wieder gesagt, mir geht es nicht um den Conor McGregor-Kampf, mir geht es eigentlich darum, ich bin fertig mit der UFC, ich bin fertig mit MMA, ich möchte ein bisschen Kickboxen, möchte ein bisschen abhängen und was weiß ich, irgendwelche anderen Sportarten nachgehen, aber um MMA geht es mir nicht mehr. Arthur schreibt, wieso bekommt Pickett den Kampf gegen wahrscheinlich Faber und nicht Alcantara? Das könnte Alcantara viel helfen und er hat auch gegen Pickett gewonnen. Also ist der Kampf zwischen Pickett und Alcantara egal. Also Arthur, Faber hat Alcantara schon besiegt. Und zwar vor 2-3 Jahren haben die beiden in der UFC schon gekämpft. Ich denke mal, dass man deswegen diesen Kampf nicht nochmal machen wollte. Und ich glaube, dass das mehr oder weniger auch so ein Kampf ist, der die Fans in Sacramento einfach ansprechen soll. Ja, Pickett gegen Faber sind zwei Legenden, sage ich jetzt mal. Legenden ist so ein großes Wort, sind zwei sehr bekannte Namen. Also Faber ist eine Legende. Ob Pickett das ist, möchte ich jetzt mal in Frage stellen, aber es ist ein bekannter Name und das soll einfach so eine Art Crowdpleaser sein, glaube ich. Also das ist mehr ein Geschenk an die Fans in Sacramento. Und für Alcantara, da muss ich mir mal gerade die Rankings aufrufen, habe ich nämlich neulich noch drüber nachgedacht, dass der und der Kampf für ihn aktuell vielleicht interessant werden könnte. Die Katze ist jetzt ruhig. Ich weiß nicht, was der vorhin hatte. Der stand vor der Tür und hat rumgemaunzt. Hat einfach mal seinen Ärger freie Luft gemacht. So, jetzt hier, pass mal auf. Wo haben wir den denn? Den Alcantara. Der ist nicht in den Top 15? Das kann nicht sein. Also das ist ja fast schon ein Skandal. Juri Alcantara ist nicht in den Top 15, aber er möchte ja Rani Yahya genannt werden, ist es. Na gut. Ich weiß nicht, welchen Kampf ich da potenziell für Alcantara gesehen habe, aber das ist, wie gesagt, ich glaube eher was für die Fans in Sacramento, dass ihr Uriah Faber auf der Card steht und gut ist. Sebastian schreibt, ist ja aber jetzt auch eine Zeit vergangen. Warum sollte ich das Match nochmal sehen wollen? Der Ball ist jetzt in Aldos Ecke und er muss mal ein bisschen Trash-Talk betreiben. Ja, das ist mit Sicherheit auch ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache, dass Jose Aldo sich immer hinstellt und so tut, als würde es in der UFC oder bei MMA nur um den Sport an sich gehen. Natürlich geht es auch darum, sich zu vermarkten. Und er spricht kein Wort Englisch, das ist mit Sicherheit nicht zuträglich. Er ist, hat immer nicht so richtig Bock auf Mediensachen und sowas. Also da könnte definitiv mehr von Aldo kommen. Aber was, glaube ich, wichtig ist, aktuell geht es Aldo nicht darum, den Kampf gegen McGregor unbedingt oder zu forcieren. Ich persönlich habe nur gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass Aldo einfach nochmal einen fetten Payday mitnehmen wollte, ja, nochmal gegen McGregor kämpfen, weil er weiß, da kriegt er einfach viel Kohle. Er sich selber gute Chancen ausrechnet, McGregor in einem zweiten Kampf zu besiegen und dann sozusagen als legitimer Featherweight-Champion seine Karriere zu beenden. Das war einfach mein Gedankenspiel. Von Aldo gibt es eigentlich nur die Aussage, er hat keinen Bock mehr zu kämpfen aktuell. Er möchte auch in keiner anderen MMA-Organisation kämpfen. Er möchte einfach gar nicht kämpfen. Also von daher glaube ich, dass von Aldo momentan nichts kommt, weil er ja gar niemanden auf dem Zettel hat, gegen den er unbedingt kämpfen will. Das ist die Aussage aus seinem Team oder auch von ihm. Also klar, was jetzt dann wirklich in seinem Kopf vorgeht, ist schwer zu sagen. Für Conor wäre ein Rematch ein Rückschritt. Für Conor macht aus meiner Sicht auch ein Rematch gegen Jose Aldo erstmal aktuell keinen Sinn. Ja, für ihn ist, glaube ich, die Lightweight Division die richtige Division. Eddie Alvarez, noch vielleicht ein dritter Kampf gegen Nate Diaz. Und dann gibt es auch noch genügend andere in der Lightweight Division, die interessante Gegner werden könnten. Und natürlich auch ein Pettis-Kampf und sowas. Das ergibt so viele Dinge, die ich auch für interessanter erachte als ein zweiter Aldo-Kampf. Aber ich hätte kein Problem damit, McGregor gegen Aldo 2 nochmal zu gucken. Arthur, was sagst du zu den Aussagen von Cormier, dass er will, dass GSP auf der Card sein sollte, da sonst... jetzt ist es weggerutscht, der Pay-Per-View nicht so viele Weiß bekommt. Ja, natürlich verstehe ich, dass Daniel Cormier es gut finden würde, wenn GSP mit auf der UFC 206-Card stehen würde. GSP hat sowieso, Cormier hat sowieso das Problem, dass er halt nicht der große Draw ist, dass der Kampf auch zwischen ihm und Anthony Johnson jetzt nicht so viel Beachtung finden wird. Dazu kommt es noch, dass 206 eben zwischen der größten Card ever, 205 und dem Ronda Rousey-Comeback 207 liegt. Da werden auch viele sagen, dann schenken wir uns 206, vor allem bei dieser Card. Also für Cormier wäre es einfach aus zwei Gründen wichtig, dass GSP da kämpft. A, mehr Pay-Per-View-Points, mehr Kohle für ihn. Und B, dass er auch mehr Beachtung findet. Ja, es ist ja das eine, dass du weniger Geld verdienst. Und das andere ist halt auch, dass deine Kämpfe, die du da bestreitest, so ein bisschen ja die Beachtung fehlt, wenn kaum jemand den Pay-Per-View kauft. Deswegen... ich verstehe ihn da und ich würde es gut finden, wenn irgendwie noch was Legites mit auf die Card kommt. Weil der Kampf wird mit Sicherheit toll. Also ich freue mich auf DC gegen Anthony Rumble Johnson. Das ist ein Kampf, auf den freue ich mich wirklich sehr. Aber der Rest der Card ist halt echt sehr, sehr schwach. 207 kann richtig gut werden. Rousey versus Nunes, Cruz gegen wen auch immer. Verdum gegen Velasquez. Ja, also es sind auch noch andere Kämpfe jetzt bekannt gegeben worden. Matt Brown gegen Tarek Seferdin wird mit auf der Karte sein. Also es sind ein paar gute Kämpfe für 207 schon angekündigt worden. Also das wird nochmal eine schöne Geschichte am Freitag vor Silvester. Also da freue ich mich schon drauf. Sebastian, WME möchte Ultimate Fighter nach der aktuellen Staffel abschaffen. Falsch! Das stimmt so nicht. Ich habe das heute auch auf Twitter geschrieben, und zwar ist es so, dass WME die komplette Programmpalette der UFC durchgeht und schaut, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und Ultimate Fighter ist so ein Programm, das aktuell für WME in der jetzigen Form wenig rentabel ist. Klingt. Das heißt, WME prüft jetzt, müssen wir Ultimate Fighter kostenoptimiert in Zukunft anbieten, vielleicht nur auf dem Fight Pass, vielleicht, weiß ich nicht, mit weniger Kämpfern und weniger Folgen, oder schaffen wir es ganz ab? Das ist die aktuelle Diskussion. Also es ist nicht so, dass WME gesagt hat, wir möchten Ultimate Fighter abschaffen und fertig. Wenn sie das wollten, würden sie es einfach tun. WME besitzt diese Company, und wenn die sagen, Ultimate Fighter gibt es nicht mehr, gibt es das nicht mehr. Wobei auch hier gibt es Verträge mit FS1. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach so von heute auf morgen Ultimate Fighter beenden kann. Vielleicht muss man ein anderes Produkt dann anbieten, wie auch immer. Da müsste ich natürlich jetzt auch die Verträge kennen, die SUFA und FS1 eben unterschrieben haben. Aber es ist nur bedingt richtig. WME stellt aktuell alles auf den Kopf. Alles. Also sie gucken wirklich bei jeder Fight Pass Show, bei jedem FS1-Event. Sie gucken sich alles genau an, was ist rentabel, was nicht, was bringt uns so eine Sendung wie UFC Now auf dem Fight Pass. Also das wird alles momentan überprüft. Zum Beispiel UFC Tonight auf FS1 wird ja auch nicht von Fox bezahlt, sondern von SUFA. Also es ist zwar eine Sendung, die auf Fox läuft, aber nicht, oder auf FS1 läuft, sprich Fox, aber nicht von Fox bezahlt wird, also die Mitarbeiter, sondern die werden von SUFA bezahlt. Also auch da könnte es sein, dass WME sagt, also das macht für uns keinen Sinn. Entweder ihr teilt euch die Kosten mit Fox oder wir stellen die Show ein, wie auch immer. Also es wird halt momentan alles auf den Kopf gestellt. Und Ultimate Fighter, sind wir mal ehrlich, guckt ihr keine alte Sau mehr. Also das Ding ist durch. Es würde mich nicht wundern, wenn Ultimate Fighter von der Bühne verschwindet. Arthur Cormier versus Rumble, viel interessanter als jeder andere GSP-Kampf. Der GSP-Comeback-Kampf wäre halt einfach interessant, weil GSP zurückkommt, weil man sehen möchte, was hat er drauf, wie präsentiert er sich. Es hat sowas von Brock Lesnar gegen Mark Hunt, ja, wobei natürlich GSP wahrscheinlich einen unterhaltsameren Kampf bieten würde, als Brock Lesnar gegen Mark Hunt gezeigt hat. Aber das ist halt dann das Besondere daran, wie präsentiert sich der vielleicht beste Kämpfer aller Zeiten nach so einer langen Pause, wie reagieren die Fans auf ihn und so. Das Ganze drumherum wäre so eine Reminiszenz an die alten Zeiten letzten Endes. Aber braucht man es wirklich? Ich weiß nicht. Auf Facebook ist noch was los. Mensch, Jens, du bist noch da, das freut mich. Glaubst du, Ronda würde im Falle des Titelgewinns gegen Cyborg antreten oder eher die MMA-Karriere vorübergehend auf Eis legen? Ja, ist eine interessante Frage. Also, Dana White hat gesagt, der Kampf zwischen Ronda und Cyborg wird auf jeden Fall irgendwann, es wird passieren, hat er gesagt. Mache hier noch ein Fragezeichen dahinter, wann das ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sollte Ronda Rousey Amanda Nunes besiegen, glaube ich, dass so ein Holly Holm Kampf nochmal interessant werden könnte. Und Juliana Peña. Ich glaube, also ich möchte es nicht ausschließen, dass Rousey 2017 gegen Cyborg kämpft, aber ich könnte mir vorstellen, dass Peña noch eine interessante Nummer werden könnte, dadurch, dass sie halt jetzt so oft die Fresse aufmacht und so gegen Ronda Rousey hetzt und so. Könnte sein, dass das nochmal eher interessant wird. Aber also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Cyborg-Kampf nach einem Titelgewinn oder MMA-Karriere beenden oder auf Eis legen, dann sage ich Cyborg-Kampf. Wobei ich beides einer weiteren Titelverteidigung gegen eine andere Bantamweight-Dame, ja, ich glaube, sie würde vorher erstmal den Titel nochmal verteidigen. Ist so mein Gefühl. Man muss ja auch mal gucken, in welcher Gewichtsklasse trifft man sich dann mit Cyborg. Ja? Also 140 Pfund, klar. Das wäre so die Gewichtsklasse, die einem im ersten Moment in den Kopf kommt, aber so hundertprozentig sicher kann man sich ja da auch nicht sein, weil Ronda schon mal gesagt hat, na, entweder sie kommt runter, wenn ich Champion bin, dann macht es keinen Sinn für mich, einen Catchweight-Kampf anzunehmen. Also ist schwer zu sagen. Also ich bin mal gespannt, ob sie nach ihrem Kampf gegen Amanda Nunes, wenn sie ihn gewinnt, dann direkt dazu was sagt. So, was kommt jetzt hier noch? Was für einen Impact hätte es, wenn Aldo und GSP tatsächlich zu Bellator wechseln würden? Vorübergehend würde das Ding natürlich erstmal viel Welle schlagen, aber es würde nicht so viel verändern, dass wir, sag ich mal, darüber reden. Also wir hätten jetzt nicht so Monday Night Wars wie damals zwischen der WCW und der WWE. Das würde es nicht bedeuten. Wenn man sich das anguckt, wie weit die UFC Bellator voraus ist, reicht Aldo und GSP nicht aus. Das reicht einfach nicht aus. Es ist auch, glaube ich, ausgeschlossen, dass Aldo und GSP bei Bellator landen werden. Muss ich auch sagen. Deswegen ist es wäre natürlich groß im ersten Moment, aber es würde nicht alles verändern, so wie viele denken, dass jetzt auf einmal wirklich so ein potenter Herausforderer für die UFC plötzlich mit Bellator heranwächst. Was ich mir aber vorstellen kann, dass sich die UFC mehr Mühe gibt mit Cards, dass sie vielleicht eher Bedingungen anderer Kämpfer dann annimmt und sich darauf einlässt. Sowas kann ich mir vorstellen, dass das die MMA-Landschaft sozusagen verändert, sollten so Kandidaten wie GSP und Aldo wechseln. Dass sie dann sagen, dann möchte ich jetzt nicht noch ein XY verlieren. Schaust du eigentlich die Eddie Bravo Invitationals. Ja, also das gucke ich mir an, tatsächlich. EBI gucke ich mir häufiger mal an, aber meistens so bevor ich ins Bett gehe, ja, mache ich mal irgendwie noch ein Stündchen an, gucke mir da irgendwelche alten Shows an. Das war's dann eigentlich. schaust du dir Ortiz versus Sonnen an? Nein, interessiert mich Scheiß. Das ist, tut mir leid, da ist überhaupt nichts für mich, was mich da irgendwie ansprechen würde. Was kommt hier noch? Nee, das hatten wir schon. Was habe ich jetzt noch auf meinem Zettel? Ja, ich habe zwar noch ein paar Themen, aber eigentlich möchte ich diese Sendung beschließen. Das liegt daran, dass ich jetzt für meine Tochter da sein möchte. Denn ab 7, und wir haben es jetzt genau 7:01, ist der Donnerstag meiner Tochter und mir gewidmet. So auch heute. Also ein paar Sachen, ich kann ja ganz kurz nochmal auf Zettel gucken. Also das Musasi, Nick Diaz Ding, ach scheiß drauf. So wichtig ist es nicht. Nächsten Donnerstag versuche ich wieder ein bisschen mehr Struktur in diese Sendung zu bringen. Aber heute, ich bin mit so einem Hals hier irgendwie in diese Sendung gegangen, weil ich wollte wieder so viel erzählen und wusste nicht so richtig, wo ich anfangen soll und wo ich meinen Punkt machen sollte, sozusagen. Ich hoffe, es kam trotzdem so ein bisschen rüber, was ich sagen wollte. Das mit den Fragen ist sowieso das Allerbeste. Also alle, die jetzt heute wieder Fragen gestellt haben, vielen, vielen Dank. Da kann ich mich am einfachsten an Themen entlanghangeln und meistens kommt man dann sowieso auf die Sachen zu sprechen, die ich vorher im Kopf hatte. Das heißt, wenn euch das Ganze gefällt, schickt mir ruhig Fragen auf Twitter, auf Facebook, und ich meine damit nicht, dass ich mich als allwissende MMA-UFC-Instanz sehe und ihr mir eure Fragen schickt, sondern mir geht es mehr darum, das Kind freut sich wie Wolle, mir geht es mehr darum, einfacher die Show zu gestalten. So, jetzt sind wir durch. Vielen Dank fürs Zugucken. Jetzt muss ich zu meiner Tochter. Bis dann. Tschüss.